Leute, Weiber, keine Liebe, alles fake, nur noch Klick. Geld im Netz, jede Nacht, neuer Trick, neuer Kick. Deutschland brennt, jeder weiß, wie man schmiert und wie man lügt. Dreckiges Business, Gold glänzt, das Land erstickt. Influencer schreien laut, verkaufen ihre Sucht. Guck's am Tisch, Gucci Maske, Wahl, hat keine Flucht. Likes sind Währung, Herz verpfändet. Der Staat zählt mit, bis du brennst und endest. Schnelles Geld, schneller Tod. Niemand fragt, ob sich's lohnt. Deutschland weint unter Gold, Bildschirm leuchtet alles rot. Leichte Weiber, keine Liebe, alles fake, nur noch Klick. Geld im Netz, jede Nacht, neuer Trick, neuer Kick. Deutschland brennt, jeder weiß, wie man schmiert und wie man lügt. Dreckiges Business, Gold glänzt, das Land erstickt. Abgeordneter im Anzug, kriegt